Ich hab den Tasten, die war zerbrochen. Ich hab Nerd, ich hab Knochen. Der war auch zerbrochen, alles ist zerbrochen. Und alles die ganze Zeit. Ich hab ein Wochenende, das war so lang wie kein anderes. Und jeder sucht danach und hat dann mit sich selber Streit. Oh. Was soll ich darauf singen? Wir haben Planeten, wir haben Sterne, wir haben Gebete, wir haben Bibel, Bücher. Schlaue Bücher, so viele Seiten, so viele Tücher, so viele Waschlappen und auch eine verdammte gute Pappe. Sehr melancholisch hier gerade. Thank you.